Robert Mathiasson, Leiter der Delegation der KP Schwedens, der die unbesiegbare Macht der TVRK erlebte, meinte, dass die TVRK ein wahres sozialistisches Land sei, das immer mehr erstarke und gedeihe. Er unterstrich, er sei über die beispiellose Entwicklung in der TVRK sehr erstaunt. Die rapide Entwicklung in der TVRK, die die Welt in Erstaunen setze, zeuge eindeutig vom Sieg des sozialistischen Werkes. Während seiner Koreareise habe er deutlich erfahren, dass die Vorwürfe einiger regierungsfreundlicher Massenmedien vom Westen gegen die TVRK laute Erfindungen seien und der Realität völlig entsprechen. In der TVRK genießen die werktätigen Volksmassen als wahre Herren der Arbeit und Genießer der Zivilisation alle Rechte als soziale Menschen.